das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben wir ein Thema und das Thema heute heißt das falsche Medikament. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die aus Versehen oder auf ärztliche Anweisung ein Medikament eingenommen haben, das schwere Schäden verursacht hat oder gar lebensgefährlich sich ausgewirkt hat. Ich würde auch gerne mit Angehörigen sprechen von Menschen, die ein Medikament eingenommen haben, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, das dann tödlich gewirkt hat. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, auch über dieses Thema, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Das falsche Medikament. Und den ersten Anrufer, den ich herzlich begrüße, das ist der Norbert und Norbert ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Norbert. Hallo. Ja, spreche ich mit Norbert? Ja, richtig, hier ist der Norbert. Schön, dass du da bist, Norbert. Du hast dich auch zu diesem Thema, das falsche Medikament, gemeldet. Ja, grüß dich, Domian. Grüß dich. Ich war Kontergan-Geschädigter. Ah ja, ja. Das heißt, meine Mutter hat damals Tabletten eingenommen von der Firma Grünenthal. Ja. Hat deine Mutter... Und die Tabletten bewirken Missbildungen, ne? Ja. Hat deine Mutter eine Tablette eingenommen oder mehrere? Mehrere wahrscheinlich, ja. Auf Raten des Arztes hin. Ja. Worauf ich hinaus will, Domian, ist Folgendes. Diese Herstellerfirma... Lass mich erstmal noch ein paar Fragen stellen. Ja. Lass mich ein paar Fragen stellen. Du bist jetzt 45 Jahre alt. Beschreibst du uns mal, wir können dich ja nicht sehen, wie deine Behinderungen aussehen, wie deine Behinderung aussieht. Ja, ich sehe auf einem Auge fast gar nichts. Auf dem einen Ohr höre ich nichts. Mhm. Ich habe erhebliche Probleme beim Gehen. Beide Arme und Beine sind noch dran. Ja. Gott sei Dank. Ich habe innere Schäden, das heißt Probleme mit inneren Organen, Probleme beim Laufen und so weiter. Also die Arme, die Gliedmaßen hast du noch? Gott sei Dank war in der Zeit dieser Teil der embryonalen Entwicklung nicht betroffen. Ja. Ja. Welche Einschränkungen hattest du jetzt im Laufe deines Lebens durch diese Behinderung? Ja, Probleme bei der Partnerwahl. Ich habe eine halbseitige Gesichtslähmung, verstehst du? Mhm. Das macht das nicht sehr leicht und auch Einschränkungen im Beruf. Was machst du beruflich? Wenn man tagelang nicht gehen kann, dann kann man ja auch nicht zur Arbeit erscheinen. Das macht ein Arbeitgeber nicht lange mit zum Beispiel. Ne? Ja, was machst du beruflich? Ich mache im Moment gar nichts, bin arbeitslos. Ja, hast du mal eine Ausbildung gemacht? Ja, als Diplom-Geograf und habe auch mal in der Landschaftsplanung gearbeitet. Ah ja. War auch mal richtig gut im Beruf drin. Ja. Viele von uns Opfern sind auch noch im Beruf, aber viele haben jetzt Spätfolgen. Ja. Mit der Ursache oder mit der Wirkung, dass sie dann Hartz-IV-Empfänger werden. Ja. Und werden als Bittsteller gegenüber den Kranken- und Pflegekassen dann degradiert. Das heißt, die Spätfolgen sind darauf zurückzuführen, aufgrund der Behinderung, dass beispielsweise... Aufgrund dieser Tablette. Ja, nee, ich meine auch, dass die Folgen beispielsweise so sind, dass vielleicht gewisse Körperregionen mehr belastet sind aufgrund der Behinderung und ja, dadurch früher auch verschleißen. Arme und Beine fehlen, muss man das Rückgrat zum Beispiel viel mehr. Zum Beispiel, so meinte ich, ja. So. Mhm. Ja, dass diese Knochen werden wesentlich mehr beansprucht. Das ist auch bei mir der Fall. Wenn du zurückdenkst, so an deine Kindheit, als du Kind warst, als du in die Schule gekommen bist, welche Erinnerungen sind das? Wie haben dich Kinder behandelt? Wie ein Aussätzigen. Mhm. Gott sei Dank war ich einen Kopf größer wie die anderen und konnte mich dann auch als kleines Kind noch durchsetzen, ja? Wie haben deine Eltern dir deine Behinderung erklärt? Ja, die haben gesagt, da gab es eine Firma, die hat Tabletten verkauft. Ich habe den Beipackzettel vertraut und mein Arzt hat auch vertraut und dadurch bist du so geworden. Mhm. Und diese Tabletten, muss man hinzusagen, vorige Woche wurde ja sehr viel darüber berichtet, überall in den letzten Wochen. Diese Tablette wurde damals als ganz harmlos verkauft und ein Beruhigungs-, ein Schlafmittel, völlig harmlos dargestellt. Man hat ja gar nicht an Tierversuchen getestet, ob der Embryo da auch geschädigt werden konnte. Das hat man überhaupt nicht überprüft damals. Bist du in einer normalen Schule zur Schule gegangen? Oder? Ja, Gott sei Dank, ja. Ich hatte also das Glück, gegenüber vielen anderen betroffen, die in irgendwelchen Spezialschulen untergebracht wurden, mich mit sogenannten normalen, gesunden Menschen zu vergleichen. Und die dich aber dennoch dann ausgegrenzt haben, wie du es gerade angedeutet hast. Ja, durch die Gesichtslähmung, ne? Und durch den krummen Gang und das Humpeln und so weiter. Weil du ganz einfach anders aussahst als andere Kinder in der, ja, in der Zeit. Gab es denn in deiner Stadt oder in deiner Umgebung auch noch ein Opfer, ein Kontergan-Opfer? Weißt du, Domian, ich habe mich erst vor 2 oder 3 Jahren so überhaupt psychisch und seelisch und mental stark genug gefühlt, das Thema überhaupt aufzuarbeiten. Meine Eltern haben das mehr oder weniger verschwiegen, so nach dem Motto, sagt nur ja nicht, was da geschehen ist. Wahrscheinlich auch, weil die Mutter selber schlechtes Gewissen hat, obwohl sie ja eigentlich keine Schuld war daran. Ja, ne? Man kann das verstehen, aber trotzdem trifft die Mütter natürlich keine Schuld, weil sie nicht wussten, was... Aber die Frage war, ob noch andere... Die haben den einzelnen Beipackzettel halt vertraut, ne? Genau. Da stand nicht drin, da stand so harmlos wie eine Zuckerpille oder ja. So, wie ein... Ich komme nochmal auf meine Frage zurück, ob es in deiner Umgebung, wo du gelebt hast, auch noch andere Kontergan-Kinder gab damals. Nein, habe ich nicht gesehen. Gab es nicht. Mhm. Habe ich aber auch keine Ausschau nachgehalten, ja. Mhm. Ich habe aber immer so gedrillt oder so orientiert, mich an sogenannten gesunden Menschen zu messen. Mhm. Du hast gerade das Stichwort schon gebraucht, von wegen Partnerschaft. Hast du irgendwann dann eine Frau, eine Liebe getroffen und auch... Jetzt nach 43 langen Jahren habe ich endlich eine liebe Frau getroffen, die auch Verständnis hat und die das auch akzeptiert. Und deine Frau ist nicht behindert? Nein. Nein, die das akzeptiert. Das heißt, viele Jahrzehnte hast du ja in Einsamkeit gelebt. Enorme Schwierigkeiten gehabt, eine Partnerin zu finden. Und weißt du, wenn in der Jugendzeit die anderen Freunde hatten, dann schon die ersten Freundinnen und so. Das war sehr, sehr schlimme Zeit. Mhm. Wie kommt es, dass du jetzt in der letzten Zeit erst so ein Selbstbewusstsein gefunden hast? Und weil meine Frau mir seelische und mentale Stärke gibt. Ach so, naja. Also da ist der Zusammenhang klar zu sehen. Oh ja, viele der Opfer sind psychologisch auch sehr stark mitgenommen, verstehst du? Also ich habe nur letzte Woche auch sehr viel Fernsehen geguckt und muss sagen, dass ich glaube, wie alle, die vielen Millionen, die auch geguckt haben, alle sehr, sehr erschüttert waren und vor allen Dingen auch sehr wütend waren, dass diese Firma in Aachen, Grünenthal heißt sie, glaube ich, dass die euch hat zu hängen lassen. Das ist damals. Schau mal, Domian, die wurden ja überhaupt nicht verurteilt. Das wurde wegen zu geringer Schuld eingestellt, das Verfahren. Es gab damals 10.000 Menschen wurden missgebildet oder starben vor dem ersten Lebensjahr. Ja. Und dann wegen zu geringer Schuld und mangelndem öffentlichen Interesse das Verfahren gegen die Verursacher einzustellen, also, das ist ja schon ein Hammer. Ich muss dir wirklich recht geben oder muss auch sagen, dass ich das eine Schande finde, dass die all die Menschen, wie viel Betroffene leben zurzeit? Derzeit leben in Deutschland 2700. So, dass diese Menschen teilweise am Existenzminimum leben müssen oder in Armut sogar leben müssen. Ja, vor allen Dingen diese, die nicht mehr im Beruf mitkommen. Genau, jetzt ganz genau. Stellt sich sowas wie eine Spätfolgenschäden ein. Genau. Und viele verlieren jetzt im Alter von 45, 46, 47 ihren Job und haben dann auf dem Arbeitsmarkt ja auch nicht mehr Es gab ja damals einen Fonds, in den die Firma Grünenthal 100 Millionen D-Mark eingezahlt hat, was natürlich ein Witz ist, wenn man sich die Summe anschaut. Ja, und damit hat sich die Firma aus aller Verantwortung dann raus... Ja, man hat sich die Schuld freigekauft. Freigekauft, sagen wir so, Es lief also hinter den Kulissen des Gerichts ein Deal zwischen Ankläger- und Verteidigerseite und das lief dann auf einen Vergleich hinaus. Mhm. Nur war es so, dass das Geld von Grünenthal erst in den Händen von 3 Treuhändern waren, die dann das Geld auf ein Stiftungskonto eingezahlt haben. Mhm. Das von Grünenthal und dieselbe Menge kam nochmals vom Staat dazu. Mhm. Jetzt ist es so, damals war die Kaufkraft dieser Rente etwa dem, was es heute von 16 oder 1600 Euro entsprechen würde. Ja. So, und jetzt ist das Geld von der Firma, von der Schädigerfirma, seit 1997 aufgebraucht. Das ist aufgebraucht, das heißt, die Renten, die den Opfern zustehen im Moment, die zahlt der Staat. Ja, richtig. Und die Renten sind sehr gering. Und weißt du, du kannst doch nicht von einer Höchstrente von 555 Euro leben. Nein. Weißt du, was das wusste ich vorher auch nicht, muss ich gestehen. Damit habe ich mich auch nicht so befasst. Ich wusste vorher nicht, dass diese Firma ein Familienunternehmen ist und dass es diesem Familienunternehmen offensichtlich sehr gut geht. Ja, die haben Jahresumsatz von 800 Millionen Euro. Und ich entnahm vorige Woche der Sendung von Frank Plasberg, dass das Privatvermögen der Firmenbesitzer in die Milliarden geht. 3 Milliarden Euro, würde ich schätzen, gehört zu den 100 reichsten Familien in Deutschland. Und das finde ich moralisch einen Skandal. Ich weiß nicht, wie man da mit gutem Gewissen in der Villa in Aachen sitzen kann oder wo immer die Villa ist und weiß, ich habe so viel Geld in der Tasche und könnte wirklich den Menschen helfen und tue es nicht. Ja, Domian, Geld ist natürlich auch wichtig, was aber auch eine wichtige psychologische Sache für uns war. Ja. Es hat sich niemand von den Verursachern jemals bei uns entschuldigt. Mhm. Und eine andere Sache, ich wurde nie gefragt, ob ich mit dieser Form von Entschädigung überhaupt einverstanden bin. Mhm. Ich meine Eltern waren ja damals der Vormund und dadurch, das reicht, dadurch entscheiden. Ne? Sag mal, du bist jetzt so in dem Thema drin, das merke ich schon, auch sehr informiert. Nun gab es ja, wie gesagt, vorige Woche und davor einen riesen Pressewirbel um den Fall Contergan und die Firma Grünthal wurde ja nun auch ständig erwähnt. Und es gab ja auch keine Vertreter der Firma Grünthal bei Frank Plasberg, die haben sich nicht getraut, sich dorthin zu setzen. Hat denn dieser große Pressewirbel doch ein bisschen vielleicht gewirkt? Hat die Firma sich etwas bewegt? Weißt du da mehr, was wir vielleicht noch nicht wissen? Ja, da weiß ich mehr zu. Und zwar einer von uns Opfern ist eingeladen zu einem Gespräch. Ah ja. Und zwar aber erst nächstes Jahr. Und ich habe die Befürchtung, das ist nur ein PR-Schachzug nach dem Motto, wenn sich die Wogen gelegt haben, dann... Warum erst nächstes Jahr? Und da wurde auch nicht keine Zusage gemacht, dass es in irgendeiner Form eine Entschädigung von deren Seite gibt. Warum soll im nächsten Jahr? Ist klar, warum. Ja, soll das Gespräch weil jetzt ist das noch in der Öffentlichkeit. Soll das Gespräch dann mit dem Firmenchef stattfinden? Ja, aber ich habe die Befürchtung, dass es da nur bei Kaffee und Kuchen und einem netten Plausch und ersten Kennenlernen bleibt. Also ich habe auch schon verstanden, in den Berichterstattungen vorige Woche, dass es, ich sag jetzt mal so salopp euch, dass es euch nicht nur um das Geld geht, wobei euch das wirklich sehr gegönnt ist und auch euch auch zusteht, finde ich. Dass es aber auch einfach um die menschliche Geste geht. Dass schau mal, Domian, ich habe bislang oder glaube noch teilweise noch an unseren Rechtsstaat. Mhm. Ein rechtsstaatliches Prinzip ist das Verursacherprinzip. Domian, wenn du jemanden auf der Straße zum Behinderten fährst, der sitzt im Rollstuhl, dann gehst du auf die Richter, auf die Anklagebank und du musst ein Urteil, eine Strafe erwarten und musst zahlen dafür. Hier haben Tausende von Menschen ein lebenslanges Schicksal, lebenslang missgebildet oder behindert und der Verursacher wurde nie zur Rechenschaft gezogen. Und der Verursacher hat sehr viel Geld. Ja, das muss man dann auch immer wieder hinzusagen. Und jetzt lass mich doch mal persönliche Frage an dich stellen. Du hast gerade gesagt, was mich sehr freut, ist jetzt durch deine Beziehung zu deiner Frau oder Freund, seid ihr verheiratet? Ja. Ja, dass dein Leben da so einen richtigen Aufschwung nochmal bekommen hat und du selbstbewusst in die Zukunft schaust. Wie siehst du deine Zukunft? Ja, wenn die Renten so bleiben, sehe ich die sehr, sehr schwarz. Das sehe ich sehr, sehr schwarz. Darf ich dich fragen, von was du leben musst zurzeit? Ja, von einer geringen Grünthal-Rente, also einer geringen Contergan-Rente und noch Unterstützung von meinen Eltern, aber das reicht nicht. Ich bin mich beim Bemühen, einen Job zu finden. Wie hoch ist denn die Contergan-Rente? Die Maximalrenten sind 545 Euro. Und wie viel bekommst du? Ich bekomme auch diesen Satz. Du bekommst auch diesen Satz, ja. Aber das heißt, ohne deine Eltern wärst du aufgeschmissen oder wärst auf dem Start als... Ja, irgendwann mal nicht mehr da sein. Verstehe. Ja. Und ich lebe ja auch nicht mehr alleine jetzt. Ich habe ja auch noch eine Verantwortung zu tragen. Ja, ja. So, und was ich noch sagen wollte, ist, dass das Verfahren wegen zu geringer Schuld eingestellt wurde, da habe ich doch dann erhebliche Bedenken in die... Verantwortlichkeit unseres Justiz- und Rechtssystems, wenn das möglich ist. Ich kann also, wie gesagt, euren Missmut, eure Enttäuschung und eure Wut auch wirklich voll nachvollziehen. Und nicht nur ich. Ich glaube, 98% aller Menschen, die das jetzt genauer nochmal verfolgt haben. So, wir werden diesem Thema natürlich hier im Rahmen meiner Sendung innerhalb von 10, 13 Minuten nicht gerecht. Ja. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Weißt du, dass du das erste Contergan-Opfer überhaupt bist, das sich hier bei mir gemeldet hat, was mich sehr wundert in all den Jahren. Bisher hatte noch niemand sich hier bei uns geäußert zu dem Fall. Ich fand, die Zeit war gegeben, jetzt gerade aufgrund der öffentlichen Diskussion letzte Woche, dass ich mich jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt mal melde. Das freut mich sehr. So. Und ich finde, unsere Rechte sind korrumpiert worden durch diesen Enteignungsparagraphen 23 im Stiftungsgesetz, wo es heißt, jegliche Ansprüche gegenüber der Verursacherfirma sind ausgeschlossen. Ja. Ich will dir mal etwas sagen. so, wir Presseleute sind ja immer sehr, sehr orientiert an Jahresdaten. Und wenn irgendwie eine runde Zahl ist, 50 Jahre, dann wird viel Wirbel gemacht und danach ist die Sache wieder vergessen. Ja. Ich möchte das jetzt mal zum Anlass nehmen, dass wir immer wieder mal an dieses Thema herangehen möchten. Zum Beispiel auch im nächsten Jahr. Und das mal gucken, würde mich sehr freuen, ja, und mal gucken, ob es da vielleicht so ein Treffen da gegeben hat in Aachen mit der Firma Grünenthal und was daraus geworden ist. Ich möchte auch gerne eine E-Mail-Adresse geben, wo sich die Betroffenen auch hinwenden können. Ja, dann würden wir dich gleich nochmal zurückrufen, dann kannst du es hier hinterlassen und wir würden es weiterreichen. Jetzt bedanke ich mich bei dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute von ganzem Herzen und schöne und allerbesten Grüße an deine Frau. Danke für den Anruf, Domian. Robert, alles Gute. Schönen Abend noch. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heißt das falsche Medikament. Und wir haben gerade, wie ich finde, richtigerweise angefangen mit dem vielleicht größten Skandal, den es in Deutschland gegeben hat nach dem Krieg, mit Medikamenten, nämlich mit dem Contergan-Thema. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr viele Fälle gibt, auch eine große Dunkelziffer, wo Menschen wegen eines falschen Medikamentes, das verschrieben worden ist, vielleicht in guter Absicht, vielleicht aber auch aufgrund von Unkenntnis, in große Schwierigkeiten geraten sind, krank geworden sind oder vielleicht sogar gestorben sind. Wenn ihr mir von einem solchen Fall erzählen wollt, aus eurer Familie oder von euch selbst, dann meldet euch hier bei uns heute Nacht. Das Thema heißt das falsche Medikament. 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und hier ist die Michaela und Michaela ist 24 Jahre alt. Hallo Michaela. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Domian. Du willst mir auch von einem falschen Medikament erzählen, das du eingenommen hast? Nein, mein Vater hatte das verabreicht bekommen letztes Jahr. Der ist letztes Jahr am 1.2. Verstorben. Mhm. Was war das für ein Medikament, was er bekommen hat? Und zwar, das nennt sich MTX. Und das ist in flüssiger Form verabreicht worden gegen seine Schuppenflechte. Mhm. Aber das durfte ihm eigentlich nicht verabreicht werden, da er Nierenpatient war. Ja. Also mein Vater war seit 3 Jahren an der Dialyse. Ja. Am Anfang war er einmal in der Woche, war auch berufstätig noch als LKW-Fahrer. Ja. Das hat sich aber dann in der Zwischenzeit so weit verschlechtert, dass er halt 3-mal in der Woche halt gehen musste. Das heißt, schwer nierenkrank war. Korrekt. So kann man sagen, ja. Mhm. Korrekt. Und mit der Zeit hatte sich bei ihm eine Schuppenflechte ausgebildet. Mhm. Die eigentlich, also man sagt immer, es wäre eine Erbkrankheit, weil sein Vater hatte das auch früher im Alter von 50 Jahren. Mhm. Und es gab wohl ein Medikament, was aber nicht so kritisch war, was die Schuppenflechte halt noch ein bisschen rausgefördert hatte. Mhm. Und da der Hautarzt, den jetzt lokal, er hatte Strahlentherapie bekommen gegen die Schuppenflechte, also der hatte das an den Ellbogen, am Rücken, an den Knien, halt an den optischen Stellen halt nicht mehr geholfen hatte, wurde halt stationär in der Klinik halt. Ja, in einer Hautklinik oder? Genau. Ja. Richtig hier in Köln. Ja. Vorne Raum. Ja. Also ich weiß nicht, ob man Kliniken nennen darf. Nee, das muss man jetzt nicht sagen. Dann kann die Klinik sich nicht äußern dazu. Das lassen wir also richtig. In Nordrhein-Westfalen irgendwo im Rheinland. Mhm. Okay. Und die erste Woche verlief eigentlich ganz gut. Er hat, wie gesagt, weitere Bäder so bekommen zur Anwendung Strahlentherapie, zur Dialyse ging er halt ganz normal, 3-mal in der Woche. Mhm. Das hat er auch gut angeschlagen. Das heißt, die Leute in der Klinik, wo er da war, wegen der Schuppenflechte, wussten von der Nierenerkrankung. Korrekt, genau. Weil also die ihn sogar frei, also dann rausgelassen haben für die Zeit, um zur Dialyse zu gehen. Genau, also die Dialyse war im gleichen Haus, also wie gesagt, einen Stock tiefer. Und jetzt war es aber so, dass diese Therapien doch nicht so richtig gewirkt haben, wie sie hätten wirken sollen. Ja. Und da wurde ihm dann nach einer Woche stationärem Aufenthalt ein anderes Medikament verabreicht, in flüssiger Form. Also man nennt dieses Medikament MTX. MTX, Genau, und das wurde ihm halt, das war halt... Ist das ein sehr starkes Medikament? Ja, das ist sehr stark. Sehr stark. Und das nimmt man, das wird auch angewandt bei, also üblicherweise angewandt bei Schuppenflechte. Genau. Unter anderem. Oder korrekt, oder aber halt nur, wenn die Schuppenflechte wirklich nicht mehr lokal einzudämmen ist. Ja. Und, Wie lange hat er das dann verabreicht bekommen, dieses Medikament? Das war einmalig, das war eine Testlösung, erstmal von, also das war ungefähr 13 Milliliter, glaube ich, waren das, also das war wirklich gar nicht viel. Und danach fing das halt an, dass der Hautausschlag von außen noch stärker wurde, er war puterrot, der hatte innerlich die ganzen Schleimhäute, die waren verätzt praktisch, sodass er auch gar keine Nahrung mehr so richtig zu sich. Also das Medikament hat sogar außen, äußerlich nicht gewirkt, obwohl das ein starkes Medikament ist und eigentlich für die Krankheit gedacht ist. Ja, richtig, genau. Mhm. Also, und das hat Hing das auch damit zusammen, dass es äußerlich nicht gewirkt hat, weil dein Vater nierenkrank war? Es könnte sein. Also es heißt jetzt im Nachhinein, dass dieses MTX für einen Nierenpatienten überhaupt nicht angewendet werden darf. Nachdem dein Vater dieses Medikament bekommen hat, und er hat es ja nur einmalig bekommen, wie du gerade gesagt hast, wie lange hat er dann noch gelebt? Ungefähr 2 Wochen. Und das ist ganz eindeutig, dass es da einen Zusammenhang gibt, dass dieses Medikament seinen Tod bewirkt hat? Ja, also wir haben jetzt vor 4 Wochen den endgültigen Obduktionsbericht bekommen. Also das Krankenhaus, wie gesagt, konnte in diesem Falle nichts mehr großartig für ihn tun. Die haben halt alles angewandt, Blutproben und also er hat sogar halt Ausschläge wie halt auch Eiter an Händen und Füßen und das war halt ganz schrecklich mit anzusehen, ehrlich gesagt. Und die Haut war, wie gesagt, von außen auch verbrannt praktisch. Ist denn ganz klar, dass der Tod durch das Medikament verursacht wurde? Also durch die Aussagen, die wir jetzt durch den Obduktionsbericht bekommen haben, auf der einen Seite ja. Auf der einen Seite reden sich die Ärzte halt raus, dass sie nicht anders hätten handeln können, weil er nach einer gewissen Zeit auch gar nicht mehr ansprechbar war. Aber Fakt ist, dass es deinem Vater, bevor er dieses Medikament bekommen hat, zwar auch nicht gut ging, aber wesentlich besser. Genau, richtig. Als direkt danach, nachdem er das bekommen hatte. Auf jeden Fall, also da ist gar kein Zweifel dran. War denen denn, dein Vater hat dann ja noch 2 Wochen, wie du sagst, gelebt, war den Ärzten, wurde darüber gesprochen, war denen klar, dass durch die Verabreichung dieses Medikaments sich der Zustand so verschlechtert hatte, oder haben die im Nebel gestochert? Also ich denke mal, die haben im Nebel gestochert. Ich denke mal, die wussten mit ihrer Schulmedizin wahrscheinlich nicht mehr so recht, was sie anfangen könnten, außer diesen lokalen Anwendungsmöglichkeiten. Und da dieses Medikament halt meistens verabreicht wird, in solchen Fällen sollten sie das halt mal testen. Wie alt ist denn dein Vater geworden? 52. 52. Wann war euch, der Familie denn klar, da stimmt irgendwas nicht mit diesem Medikament? Das Medikament ist schuld. Also ehrlich gesagt, nach der ersten Woche Krankenhausaufenthalt war er ganz normal dran. Es ging ihm halt zum Teil physisch wie auch psychisch eigentlich gut. Und nach dieser einen Woche, wo er halt diese Lösung halt bekommen hatte und diese Hautausschläge von außen wirklich sichtbar waren, der fing an zu zittern und war überhaupt nicht mehr irgendwie ansprechbar so richtig. Also der da war wurdet ihr misstrauisch. Neben sich. Ja, und da wurde ihr misstrauisch. Genau, richtig. Wer hat denn die Obduktion veranlasst? Die Obduktion, also mein Vater wurde nochmal verlegt, weil dieses Klinikum nichts mehr für ihn tun konnte. Äußerlich wegen den Verbrennungen wurde er speziell in eine andere Klinik auch im Raum verlegt, die speziell auf Brandopfer spezialisiert ist. Die sagten aber wiederum, dass die auch nicht mehr machen könnten. Und wie gesagt... Wer hat die Obduktion dann veranlasst? Die Obduktion, das war die Staatsanwaltschaft, weil die Todesursache zum Zeitpunkt des Todes, wie gesagt, ungeklärt war. Habt ihr denn die Staatsanwaltschaft darauf aufmerksam gemacht? Wie haben die überhaupt davon erfahren, die Staatsanwaltschaft? Also es war so, dass mein Vater, wie gesagt, in eine Art Wachkoma verlegt worden ist. Und wie soll ich sagen, die Ärzte in dieser anderen Klinik haben gegen die inneren Sachen, die sich halt da ausgewirkt haben, gegengewirkt und mit Blutplasma, Blutplättchen und so weiter und so fort. Das hat aber alles überhaupt nicht mehr gewirkt. Und dann hatte halt nachts irgendwann gegen 2 Uhr dann am 1. Dezember hatte angefangen, die Leber sich so gesehen aufzulösen durch diese allergische Reaktion. Also einen ganz schlimmen Tod. Genau, okay. Richtig. Mhm. Und das ist halt bis zum Herzen vorgedrungen. Da hat sich eine Thrombose auch irgendwie gebildet, halt dann innerlich. Aber zu der Zeit war er ja schon im künstlichen Koma, lag er im Koma. Ja, und hat das nicht mitbekommen. Nochmal meine Frage, Michaela, wie ist die Staatsanwaltschaft auf diesen Fall aufmerksam geworden? Also aufmerksam geworden ist sie dadurch, dass, wie gesagt, das wurde ja automatisch an die Polizei weitergegeben, da die Todesursache halt ungeklärt war. Ach so, das wurde dann automatisch, weil das Klinikum sich auch nicht so klar war, warum er gestorben ist. Verstehe. So ist also das dann. Man hätte sagen können, wenn er wegen dieser Nierengeschichte halt gestorben wäre, dann wäre es halt eine eindeutige Sache gewesen. Aber so nicht, ich verstehe. Genau, richtig. So, das heißt, läuft da jetzt ein Verfahren? Ein Verfahren läuft, also es ist aufgerollt worden. Wir haben jetzt vor 4 Wochen die Obduktionsberichte bekommen, wo auch dann spezifisch alles drin steht, vom ersten bis zum Todestag halt, was vorgegangen ist. Und wir hatten das jetzt über einen Anwalt von meinem Patenonkel halt erstmal laufen lassen. Wird es ein Verfahren geben? Das wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. Also wir sind jetzt nicht speziell rechtsschutzversichert. Und wir werden jetzt erstmal halt abwarten, wie die Chancen überhaupt stehen, dass man da überhaupt was tun könnte. Aber das Furchtbare ist ja daran, was man als Kind, als Tochter in deinem Fall wahrscheinlich nie wird loswerden, diesen Gedanken, dass der Papa noch leben könnte, wenn er nicht falsch behandelt worden wäre. Mensch trägt Schuld, nämlich ein Mensch hat die Entscheidung getroffen, dass dein Vater mit diesem Medikament behandelt werden. Ein Arzt wird das gemacht haben. So, und dieser Arzt ist schuld am Tod deines Vaters. Und das ist grauenhaft. Dieser Arzt hat uns halt auch versichert, dass es meinem Vater jetzt wohl, wie man halt so schlecht ging, er meinte ja eine Woche, dann wird es ihm besser gehen, die Haut, die bildet sich halt zurück und in 2 Monaten wird man halt nichts mehr sehen, ja, und jetzt sieht man halt, was draus geworden ist. Michaela, sofern ihr ein Verfahren anstrebt oder wenn das eingeleitet wird, wünsche ich euch wirklich viel, viel Erfolg. Das ist ja auch eine sehr nervenaufreibende Sache. Dadurch wird der Vater nicht wieder lebendig, das ist klar. Aber ich finde, dass man das tun sollte, auch wenn das ein mühsamer Weg ist, dass die Schuldigen, nämlich wenn es wirklich in der Schuld des Arztes lag, dass der dann auch benannt wird und dafür dann auch Verantwortung tragen muss. Unbedingt. Also ich denke, die Dunkelziffer liegt auf jeden Fall das glaube ich auch. Enorm hoch. Es wird sicher ganz viel vertuscht und ganz viel wird überhaupt nicht erwähnt oder die Angehörigen erfahren das nicht und das glaube ich auch. Es tut mir sehr leid, was mit deinem Vater passiert ist, Michaela. Und wünsche dir und deiner Familie von Herzen alles Gute und viel Erfolg, wenn ihr das Verfahren anstrebt. Danke dir. Alles Gute, auf Wiederhören. Mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, weiter geht es. Frage in die Regie mit Jennifer. Und Jennifer ist 23. Hallo Jennifer, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Jennifer. Ja, das Thema ist das falsche Medikament. Ja, ich habe vor einem Jahr angefangen, Zyprexa zu nehmen, weil ich eine Depression bekommen habe und... Wie heißt das Medikament? Zyprexa. Zyprexa. Genau. Ich habe Todessehnsucht gehabt und Depressionen und... alles Mögliche, mir ging es einfach nur total schlecht. Ja, und jetzt habe ich halt 35 Kilo zugenommen und komme damit gar nicht klar. Es hat sich auch auf meine Partnerschaft ausgewirkt. Ich habe keinen Sex mehr mit meinem Partner. Ja. Was ist das für ein Medikament? Bevor du das weiter erzählst, erklär mir bitte mal, was das für ein Medikament ist. Ist das so eine Art Antidepressivum? Ja, oder? So Antidepressiva oder Psychopharmaka, sowas in der Art. Und das ist ja verschrieben worden von einem Psychiater oder von einem Neurologen, einem Arzt, einem Allgemeinmediziner? Ja, genau. Von einem Psychiater. Von einem Psychiater. Ich war auch in der Klinik gewesen und da wurde mir das verschrieben. Ja. Du nimmst das täglich? Ja. Haben sich denn die Symptome, weswegen du es nehmen sollst, haben die sich denn verändert? Ja, die haben sich schon verändert. Auf jeden Fall, also ist schon besser geworden. Und jetzt habe ich auch mal versucht, das abzusetzen für 2-3 Tage und dann fangen die Symptome sofort wieder an, ganz schlimm. Aber die Nebenwirkungen sind jetzt so dramatisch, dass dich das dann letztendlich wieder runterzieht und in einen schlechten Seelenzustand bringt wahrscheinlich. Genau. Du hast 35 Kilo zugenommen. Ja, ich war vorher Model und jetzt ist alles dahin. Innerhalb von einem knappen Jahr. Genau. Und du hast keine Lust an der Sexualität mehr? Ich schon, aber er nicht mehr, obwohl er selber übergewichtig ist. Ach so, das heißt, ich hatte es gerade so verstanden, dass so deine Sexlust durch das Medikament auch irgendwie gelähmt ist. Nee, das nicht. Nee, gar nicht. Aber er mag nicht mehr mit dir schlafen, weil du für ihn nicht mehr attraktiv bist. Genau, er steht halt nur auf schlanke Frauen. Naja, ich finde es ziemlich traurig, weil ich denke, wenn man seinen Partner liebt, dann geht das trotzdem. Das finde ich allerdings auch. Das ist noch wieder ein anderes Thema neben des Medikamentes. Ja, genau. Was gibt es sonst noch für dich unangenehme Nebenwirkungen dieser Pille? Ich bin unheimlich schläfrig, also ich habe auch ein Kind und wenn ich morgens aufstehe, komme ich gar nicht hoch. Ich könnte direkt nach dem Aufwachen wieder einschlafen. Das ist also ganz schrecklich. Ich bin total erschöpft den ganzen Tag. Nun ist es ja eigentlich so, wenn man ein Medikament nimmt, so kenne ich das so, wenn ich von einem Arzt ein Medikament bekomme und ich komme nicht klar mit dem Medikament, dann sage ich dem Arzt das relativ schnell und dann bespricht man zusammen, macht man das weiter oder nimmt man ein anderes. Hast du das mit deinem dich behandelnden Arzt besprochen schon intensiv? Doch, eigentlich schon. Das Einzige, was er meinte, ist halt, ich soll Sport machen. Ich habe es auch mal versucht, aber irgendwie die Kraft fehlt mir da. Du hast dich, nachdem du das Medikament eingenommen hast, aber ganz normal weiter so ernährt wie früher. Nee, ich habe mehr gegessen. Achso, das heißt, es regt den Appetit an? Ja, total. Ich habe also wirklich... Und daher kommt es, das Übergewicht. Also, ich dachte, es würde irgendwie so durch den Körper irgendwie entstehen, dass man... Was sagt er denn dazu, dass der Appetit durch das Medikament so angeregt wird? Ja, er sagt, das ist normal, aber dieses Zunehmen, normalerweise nimmt man so 7 bis 8 Kilo zu. Bei mir war das schon unnormal, das konnte er sich auch nicht erklären. Weißt du, ich bin ja kein Arzt, aber so mein gesunder Menschenverstand würde mir jetzt sagen, Mensch, dann geh zu einem anderen Arzt und lass dich beraten. Es gibt eine Riesenpalette von auch durchaus guten Antidepressiva, Medikamente mit anderen oder wenigeren Nebenwirkungen oder vielleicht harmloseren Nebenwirkungen. Was bringt das, die beste Psychopille, sage ich mal, wenn der Mensch sich hinterher so unwohl fühlt und sein ganzes Leben vielleicht dadurch, du sagst, du bist Model, du kannst nicht mehr arbeiten, deine Beziehung hängt schief dadurch. Ja. Also ist es definitiv, du hast dich schon richtig gemeldet, das falsche Medikament. Ja, ich hatte auch schon mal Seroquel, das ist ein ähnliches Medikament, aber das hat mir nichts gebracht. Ja, wir beide können jetzt nicht über Medikamente, da habe ich natürlich keine Ahnung von. Ja. Aber ich würde so an deiner Stelle wirklich, wenn ich damit unzufrieden wäre und auch mit der Reaktion des Arztes unzufrieden wäre, weil das hilft, wenn der sagt, naja, da müssen sie mit leben, nee, da finde ich, muss man nicht mit leben. Dann geh zu einem anderen Psychiater und lass dich neu beraten. Ja, das werde ich dann machen. Wieso hast du das noch nicht gemacht? Ich weiß auch nicht. Ich dachte, irgendwie nur dieses Medikament kann mir helfen. Ich bin da auch vielleicht ein bisschen naiv. Nee, würde ich gar nicht so sagen. Ich finde, das liegt auch oftmals an der schlechten Aufklärung der Ärzte, dass die einem das nicht richtig erklären. Und wenn man nicht bohrt und nochmal fragt und nochmal fragt. Es gibt Ärzte, die machen das ganz toll, aber es gibt auch welche, die sitzen da und schreiben es auf und tschüss. Und wenn man dann noch Kassenpatient ist, dann schnell raus und der Nächste. So ist es leider. Aber das darf man sich nicht gefallen lassen, weil es geht um dein Leben und deine Gesundheit. Also ich würde dir wirklich dringend raten, auf jeden Fall einen anderen Arzt mal aufzusuchen, dem das alles vorzulegen und dich zu informieren, was man vielleicht anders machen könnte. Ja, das müsste ich schon mal machen. Ja? Ja. Also, wenn du es machst, wünsche ich dir dafür alles Gute, Jennifer, und dass du wieder sowohl körperlich als auch seelisch so gut auf die Beine kommst. Ja, vielen Dank. Alles Liebe wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit der Brigitte. Und Brigitte ist 67 Jahre alt. Guten Morgen, Brigitte. Ja, hallo. Guten Morgen. Hallo, Brigitte. Hast du auch ein falsches Medikament eingenommen? So ist es. Ich will vorwegschicken, ich bin eigentlich ein ganz großer Gegner von Medikamenten überhaupt. Aber in dem Fall war es unvermeidlich, nachdem ich lange rumlaboriert habe mit der Geschichte, immer in Eigenregie einiges immer wieder Neues versucht habe. Es hat nichts geholfen. Ich musste zur Hautärztin, wollte mir eigentlich, die ganze Geschichte ging um Nagelpilz. Um einen Nagelpilz? Ja, ich wollte mir eigentlich diesen Lack, den es da gibt, verordnen lassen. Und weil ich ja eben keine Medikamente einnehmen will, wenn es nicht wirklich unbedingt notwendig ist. Und auch in diesem Fall sagt die Ärztin dann, als sie die Nägel sieht, da hilft dieser Lack nichts mehr und verordnet mir dieses Medikament. Also Zwischenfrage. Nagelpilz, würde ich im ersten Moment so denken, es ist vielleicht harmlos, so eine Kleinigkeit am Nagel. Ja, aber, eben. Aber wahrscheinlich war es bei dir schlimmer als nur eine Kleinigkeit, oder? Ja, es waren fast alle Nägel betroffen. Und zwar hatte ich mir das im Thermalbad geholt, die Geschichte. Also, wie sahen die Nägel aus? Wenn du sagst, alle Nägel waren betroffen, an der Hand oder am Fuß? Am Fuß. Am Fuß, ach so. An beiden Füßen. Wie sah das aus? Die Nägel werden dann gelb, die schwellen dann so richtig an, die heben sich, die werden ganz hoch und spalten sich zum Teil, also richtig scheußlich, unansehnlich. Ja, so, jetzt hat dieser Lack, den man da aufträgt, nichts genutzt. Und man hat dir ein Medikament empfohlen oder verschrieben? Nein, ich habe diesen Lack ja gar nicht gekriegt, weil die Ärztin der Meinung war, dieser Lack würde in dem Fall nicht mehr helfen. Ach so, so war es. Das ist schon zu weit fortgeschritten. Verstehe, habe ich gerade nicht richtig kapiert. Hm? Okay, ja. Und dann habe ich, und dieses Medikament war also sehr teuer, das hat über 300 D-Mark, das war noch D-Mark, hat es gekostet. Und sie verordnet mir das und ich gehe nach Hause damit und habe natürlich, ich lese grundsätzlich die Beipackzettel und lese dann eben, in seltensten Fällen kann es zu Geschmacksverirrungen beziehungsweise Geschmacksverlust kommen. Und die Dosis grundsätzlich ist auf 6 Wochen ausgerichtet, also da kann man das auch gar nicht nehmen. Und nach 4 Wochen stelle ich dann fest, also du hast es dann eingenommen? Es war ein Medikament zum Einnehmen, nicht zum Auftragen. Nein, das war dann das Medikament zum Einnehmen. Zum Einnehmen. Du hast es dann 4 Wochen genommen, sagst du? Ja. Und dann? Also da war die ganze Geschichte noch nicht eigentlich zu Ende. Denn für 6 Wochen war das ausgerichtet, wie gesagt. Aber nach 4 Wochen stelle ich fest, irgendwas stimmt nicht mehr. Was ich esse, was ich trinke, irgendwas passt nicht mehr. So. Dann habe ich mich plötzlich dann erinnert, das war 2 Tage vor Weihnachten damals, habe ich mich erinnert, mein Gott, da stand doch was mit Geschmacksverlust. Mhm. Und tatsächlich, ich bin dann sofort los. Das war ein Tag vor Heiligabend, da bin ich los in die Apotheke und habe mich erkundigt, was ist zu tun, Gegenreaktionsmaßnahme und so weiter. Mhm. Nein, nichts hilft. Ich habe in der Toxikologie angerufen, in der Universitätsklinik bei uns. Dieser Mensch, der hat also sehr großes Verständnis für meine Situation gehabt. Ja. Also es war so, um es noch uns richtig klar zu machen, du konntest nicht mehr schmecken. Der Geschmackssinn war weg oder durcheinander? Nein, der war total weg. Der war total weg. Ja. Ist es war also so, dass ich, wenn ich Tee oder Kaffee nur als Beispiel getrunken habe, heißes Wasser getrunken. Ja. Es ist nichts mehr da. Es ist nichts mehr da. Ja. Ich konnte dann nur noch von Astronautennahrung leben. Wie lange hat es gedauert, bis der Geschmackssinn wiederkam? 4 Monate. 4 Monate? Ja. 4 Monate. Und das wegen einer Nagelbettbehandlung? Erschwerend kommt doch hinzu, dass ich durch Allergie schon zuvor meinen Geruchssinn verloren habe. Und jetzt habe ich, also ich schmecke nichts mehr, ich rieche nichts und das war also schon ziemlich heftig. Aber das hat sich jetzt bis heute mit dem Geschmackssinn wieder reguliert, richtig? Nach vier Monaten, wie du sagtest. Haben die Geschmacksnerven ganz allmählich wieder aufgebaut. Die waren, man hat mir das dann so erklärt, von Seiten der Toxikologie-Abteilung, dass die Geschmacksnerven total vernichtet worden sind. Und das ist also was für ein Glück, dass es dann erforderlich. Genau, was für ein Glück, dass sich das dann wieder neu von alleine aufgebaut hat. Ist denn der Nagelpilz wenigstens dann auch noch weggegangen? Nein. Nein, das nicht. Nein. Das heißt, du hast deinen Geschmackssinn verloren und hast den Nagelpilz behalten. Na toll. Ja, ja. Na toll. Und wie hast du den dann hoffentlich irgendwann wegbekommen? Wie? Ich bin dann natürlich auch zu der Ärztin, habe ihr erzählt von der Geschichte. Sie war ganz entsetzt, sagte, ich wäre der erste Fall, sie hätte das Medikament schon öfter verschrieben und ich wäre der erste Fall, wo das jetzt passiert wäre. und dass es ihr sehr leid tut und. Und dann habe ich darauf bestanden, dass sie mir doch vielleicht mal jetzt diesen Lack doch noch verschreibt. Das hätte man erst schon früher haben können. Ja, eben. Genau. Mhm. Und ihr sagt bloß, der Lack hat geholfen. Das ist nämlich der Knaller auch dabei. Auch dieser Lack ist sündhaft teuer. Der hat damals knapp 100 Mark gekostet. Ja. Hat er geholfen? Und der hat dann ein bisschen geholfen. Ja. Ich habe dann auch wieder nochmal in Eigenregie noch andere Dinge, die ich von denen ich erfahren habe, probiert und habe die Nägel abgeschliffen und so weiter. Und dann in Verbindung mit dieser Lackauftragung. Hast du es in den Griff gekriegt? Letztendlich. Ja. Es ist eine langwierige Geschichte, aber das hat dann doch geholfen. Also, das ist ein Fall auch wirklich, wo man auch wirklich Kopfschüttel davor steht und wiederum aber auch sehr froh sein kann, dass du deinen Geschmackssinn wiedergefunden hast. Stell dir mal vor, der wäre nie wiedergekommen, wäre das natürlich fatal gewesen. Es ist nicht zu glauben, was so eine, vielleicht sogar, man könnte sagen, naja, das ist ja nicht so schlimm, aber dass man hat eine Einbuße an Leben. Das glaube ich. Das ist unfassbar. Ja, das glaube ich dir, Brigitte. Definitiv. Das glaube ich dir. Ich konnte nirgendwo mehr öffentlich hingehen, meinen Kaffee trinken, essen gehen oder so. Ja. Ich habe dann allerdings den Versuch gemacht, zweimal. In einem Fall war ich verabredet mit einer Freundin zum Laufen. Mhm. Die wollte halt anschließend doch noch irgendwo rein und einen Kaffee trinken und so weiter. Mhm. Und ich hatte immer in der Zeit eine Packung von dieser Astronautennahrung mit dabei. Mhm. Und da habe ich einen Test gemacht und der auch dann recht erfolgreich verlief, insofern, dass man großes Verständnis gezeigt hat. Ich habe die Bedienung dann... Hast du deine Astronautennahrung getrunken und die Kollegin hat den Kaffee getrunken. Liebe Brigitte, ich danke dir für deinen Anruf und freue mich sehr, dass du wieder schmecken kannst. Das ist super und wünsche dir alles Gute von Herzen. Alles klar, tschüss. Ich bedanke mich. Tschüss. Bis dann, tschüss. Hier ist Werner. Werner ist 66 Jahre. Guten Morgen, Werner. Auch zu unserem Thema falsches Medikament. Hallo, Werner. Guten Morgen, Domian. Hallo. Domian, ich sag mal, falsches Medikament, eine falsche Diagnose war das. Dafür kriegte ich dann ein falsches Medikament. Mhm. Und ich bin selber noch dann ins Krankenhaus gefahren, weil ich fast keine Luft kriegte. Was war los gewesen? Ich war Busfahrer und bin morgens zur Arbeit und kriegte Schwerluft schon während der Fahrt nach der Arbeit, nach der Dienststelle. Mhm. Und als ich da ankam, da sagten die Kollegen, was ist mit dir los? Ich war blau und ich habe gesagt, ich tut mir leid, ich musste mich vom Dienst, musste mich abmelden. Mhm. Ich fahre direkt ins Krankenhaus, mir ist nicht gut. Und ich bin ins Krankenhaus und direkt bei der Aufnahme haben sie direkt auch so der Arzt, der Stationsarzt festgestellt, Hinterwand Herzinfarkt. Mhm. Und haben mich auf die Intensivstation EKG gemacht, ja, Hinterwand Herzinfarkt und eine Infusion gegeben, Streptokinase, Lyse heißt die. Mhm. Und ich kriege diese Infusion und das dauert, da war ein Sanitäter dann am Tisch gesessen, an den ganzen Apparaten da und hat auch was geschrieben, wahrscheinlich noch, und auf einmal mir bricht der Schweiß aus. Und ich konnte nur noch sagen, hören Sie mal, mir wird schlecht, als würde ich in ein tiefes, schwarzes Loch fallen. Das konnte ich dem noch sagen. Und dann hörte ich nur noch Piep, Herzstillstand. Das hast du noch gehört? Ja, das habe ich noch gehört. Wie gruselig, wenn man das selbst hört dann, wenn man seinen eigenen Tod quasi hört am Gerät. Ja, so ungefähr war das. Ja, ja. Und dann bist du in Bewusstlosigkeit gefallen. Ich bin in Bewusstlosigkeit gefallen. Wie lange ich weg war, das weiß ich nicht. Jedenfalls, was sie mit mir gemacht haben, kann ich auch nicht sagen. Ich habe nur im Nachhinein habe ich gemerkt, dass ich so auf der Brust zwei rote Flecken habe. Wahrscheinlich mit Elektroschocks oder wie man das nennt, dass sie mich da vielleicht wiedergeholt haben. Mhm. Oder gegen mich gespritzt haben, ich weiß nicht. Jedenfalls, als ich wach wurde, waren da fünf Ärzte um mich herum und ich hörte eine Ärztin sagen, die oben am Kopf da bei mir so war, er kommt, Gott sei Dank, er ist wieder da. Mhm. Ja, und wie das dann schon ist, haben die Ärzte, da waren diese fünf Ärzte und da haben sie mich danach auch gefragt, wie ich heiße und wo ich arbeite und wo meine Frau arbeitet. Und da habe ich gesagt, meine Frau arbeitet auch hier im Krankenhaus. Ja. Ja, wo denn? Ja, das habe ich gesagt, da auf der Neugeborenenstation. Mhm. Und die ist in einem Flügel genau parallel mit dieser auf der Intensivstation, wo ich da lag. Mhm. Und da haben sie rausgeguckt und meine Frau sah, aber die wusste gar nicht, dass ich selber da im gleichen Krankenhaus bin. Und da haben sie die Gardinen zugezogen und das hat sich alles festgestellt, dass das durch den Arzt, durch den, der damals zuständig war, eine falsche Diagnose war. Ach, das war gar kein Hinterwand-Herzinfarkt. Nein, Domian, ich war nach 3 Tagen war ich wieder zu Hause. Also du hattest gar nichts, du hattest einfach nur einen Schwächeanfall. Das war auch kein Schwächeanfall. So, ne? Ich hatte durch den Beruf, durch das Busfahren, hatte ich wahrscheinlich einen Nerv eingeklemmt, der die Atemmuskulatur angelegt hat. Und das heißt, die haben gedacht, das ist ein Hinterwand-Herzinfarkt. Auf Hinterwand-Herzinfarkt. Und haben dich dann mit entsprechend sehr starken Medikamenten vollgepumpt? Die haben mir so gesehen, als die haben das mitgeteilt, als wäre das der goldene Schuss, so direkt die Infusion, ja. Direkt im Herz da wäre. Und dieses hat für ein Herz, für ein gesundes Herz, und dein Herz war gesund, wahrscheinlich eine... Der hätte mich kaputt gemacht. Eine fatale Wirkung. Falsche Diagnose. Oh. Und das heißt, du hast ganz großes Glück gehabt, dass die dann, wer weiß, auf was auch immer, angestellt haben und dich zurückholen haben können. Ja. Sonst wärst du an dieser falschen Behandlung gestorben. Ja. An diesem falschen Medikament, was man dir verabreicht hat. Genau das ist es. Ich glaube, das war auch noch das Rettende, dass diese Sanitäter im Raum war und dass ich sagen konnte, mir wird schlecht und als würde ich in ein tiefes Loch reinfallen. Hat denn irgendwann ein Arzt oder der Chef, der Verantwortliche, so viel Rückgrat gehabt und hat dir das so erklärt auch, wir haben uns vertan? Nach 2 Tagen hat der Chefarzt hat mir gesagt, Herr Kronberger, das war kein Herzinfarkt. Und das war keine Fehldiagnose. Mhm. Jedenfalls, das war kein Herzinfarkt. Die haben dann diesen Bericht haben sie dann auch geschrieben und ich war nach 3 Tagen war ich wieder zu Hause gewesen. Also der hat gesagt, es war kein Herzinfarkt. Er hat aber nicht gesagt, es war eine Fehldiagnose. Hat nicht gesagt. Das ist ein Unterschied, ne? Ja. Aber das Interessante, was ist, Domian, das war in den Mitte der 90er Jahre und da war ich auch schon fast so weit, dass ich einen Rentenantrag stellen wollte. Mhm. Und als ich meinen Rentenantrag gestellt habe, da war ich beim Rentenamt. Mhm. Und wer ist da, wer entscheidet denn wieder über meine Rente, ob ich in Behindertenrente gehen kann oder nicht, ist dieser Arzt, ist da Chefarzt da auf diesem beim Rentenamt. Ja. Und wie hat er entschieden? Ich kriegte keine Behindertenrente. Mhm. Konnte er sich an dich erinnern? Der konnte sich erinnern. Der konnte sich erinnern. Wir haben uns über das Thema haben uns ja dann auch noch unterhalten. Mhm. Mhm. Aber sich nicht entschuldigt oder etwas. Das heißt, da wird ein Mensch, ein Arzt auf die Menschheit wird zugelassen in ein Krankenhaus. Mhm. Da wird er vielleicht versetzt und kommt dann und soll dann entscheiden, was für Rente der eine oder andere kriegt. Das ist doch unmöglich. Das ist absurd. Da hast du wirklich recht. Da hast du recht. Das heißt, du hast dann da auch nicht damals auf Schmerzensgeld geklagt oder irgendwas? Ging wieder nach meinem Hausarzt und da kriegte ich Medikamente, mit denen lebe ich auch heute noch und mir geht das gut. Mhm. Aber durch diese falsche Diagnose kann der so einen Mensch kaputt machen. Ja, natürlich. Und man darf ja auch nicht vergessen, gut, du bist wieder gesund aus dem Krankenhaus rausgekommen. Ja. Aber niemand kann ermessen, was von Schock das in deiner Psyche hinterlassen hat. Mir war das ja gar nicht so. Erstmal war das sicher, das war Schock für mich. Ja, das ist Schock, wenn man das Gefühl, wenn man wirklich faktisch fast stirbt und das hinterher sogar noch versteht, dass man fast tot war und das nur aufgrund einer falschen Behandlung, ist das natürlich heftig. Ja. Und so einer ist dann, also ein Mensch ist dann auch Stationsarzt und entscheidet dann das und das und das wird gemacht, dass ich mit dem Chefärzten oder etwas konsultieren will, was ist da los? Weil ein Mensch, der vielleicht wirklich, es hätte ja auch sein können, dass ich einen Hinterwandherzinfarkt gehabt hätte, aber allein zu entscheiden und dieses Unwissen dann auch, selber etwa eine Maßnahme zu treffen, das wird verabreicht, und obwohl das total falsch war. Also eine sowohl schlimme als auch schöne Geschichte, nämlich schlimm, dass man dir das angetan hat, schön, dass du lebst, dass du mit dem Leben davon gekommen bist. Mir geht das, muss ich dabei sagen, mir geht es im Moment blendend. Das ist gut zu hören. Ja. Und bist jetzt auch in deiner wohlverdienten Rente und im Ruhestand und kannst dein Leben genießen und hast wahrscheinlich auch schon genug getan in deinem Leben. Und lange Jahre genug Bus gefahren, es hat gereicht. Das glaube ich. Wo hast du Bus gefahren, in welcher Stadt? In Gummersbach. In Gummersbach? Das ist ja so. Weißt du, dass ich aus Gummersbach komme? Ja, das habe ich schon gehört. Das hast du schon gehört? Ja. In Gummersbach hast du Bus gefahren. Das ist ja lustig. Das heißt, vielleicht habe ich dich irgendwann mal gesehen früher. Das kann leicht möglich sein. Das kann... Ich habe früher auf dem Steinberg gewohnt in Gummersbach. Wirst du kennen? Kenn ich doch auch. Kennst du alles? Ja. Das ist ja lustig. Ein Gummersbacher Busfahrer. Lieber Werner, ich freue mich, dass es dir gut geht. Danke, ich doch. Und ich gehe davon aus, dass du jetzt auch noch in Gummersbach lebst und wohnst. In der Nähe. Dann in der Nähe. Dann sage ich einfach mal schöne Grüße in den Oberbergischen Kreis. Danke dir und ich freue mich immer auf deine Sendung. Ist eine wunderbare Sache. Freut mich, dass du sagst, lieber Werner. Also, alles Gute. Bleib so, wie du bist. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich den Klaus. Klaus ist 34 Jahre alt. Guten Morgen, Klaus. Ja, hallo Domian. Hallo Klaus. Das falsche Medikament heißt unser Thema. Ja. Es geht um meinen Sohn. Ja. Kevin Hazard, der ist jetzt 8 Jahre alt. Mhm. Es war in der Schwangerschaft schon bekannt, dass er Aufstockungen in den Nieren hat. Das heißt, dass er Urin nicht richtig abfließt. Dass der Urin nicht richtig abfließt? Ja, genau. Mhm. Das war so das Einzige, was man festgestellt hat. Das konnte man schon mit Ultraschall und so? Ja, mit Ultraschall feststellen, genau. Er kam ganz normal zur Welt. Mhm. War richtig schön. Man hat diesem auch nicht viel beigemessen, sondern man hat ihn dann nach der Geburt untersucht. Mhm. Sonst war er kerngesund, lag auf der ganz normalen Neugeborenenstation. Und an dem Tag, an dem er entlassen werden sollte meiner Frau, kam ich mittags gut gelaunt nach Hause und dann sagte meine Frau so, den haben sie für eine Untersuchung abgeholt. Och, wie, wieder abgeholt? Ja, jetzt nicht abgeholt, sondern innerhalb dieser Klinik halt. Ach so. Mhm. Nicht in der Station. Und dann gab die mir einen Bogen, den sie unterschreiben sollte. Aber die haben gar nicht darauf gewartet, dass sie unterschreibt. Da ging es um eine Kontrastmitteluntersuchung. Mhm. Das ist also so ein, so ein Kontrastmittel, wodurch halt alles leuchtet, wo man halt das nicht sehen kann. Genau, wenn man irgendwie in die Röhre kommt, in so eine Kernspintomographie oder sowas. Ja. Genau. Naja, auf jeden Fall wurde das auch nicht unterschrieben und wir haben unser Kind nicht wieder gesehen, die nächsten Stunden nicht. Da war der Kleine wie alt? 4 Tage. 4 Tage. Mhm. 5 ja. Tage. Damals waren es noch 5 Tage, genau. Ja. 5 Tage so alt. Nachdem ich dann wirklich stundenlang Rabatz gemacht habe und ich richtig sauer geworden bin und irgendwann herumgeschrien habe, weil es dann irgendwann gereicht hat, weil man sagte, ja, der kommt gleich und es passiert nichts, das war heute mhm. abends, mhm. sagte uns halt, dass es Komplikationen bei der Untersuchung gegeben hat. Mhm. Klasse. Und das ist eine Untersuchung, der wir nie zugestimmt haben. Genau, das wollte ich jetzt fragen. Untersuchung, von der, wo ihr gar nicht gesagt habt, ja, Ja, also bei dieser Untersuchung scheinbar, weil sie nicht allergisch auf das Medikament reagiert, auf diesen Kontrastmittel. Ja, ja. Auf jeden Fall aufgehört zu atmen. Mhm. Man hat damit nicht gerechnet. Es waren keine Notversorgungsgeräte in der Nähe, die mussten erst geholt werden. Mhm. Ja gut, was soll ich dazu sagen? Mein Sohn ist schwer behindert. Aufgrund dieser falschen Behandlung damals? Und ja, sagen uns alle Ärzte. Auch der Gutachter sagte das damals. Wie behindert, welche Behinderung hat dein Kind? Mein Sohn ist 90% schwer behindert. Ja. Pflegestufe 1, also geistig wie körperlich ist er sehr stark retardiert. Geistig wie körperlich? Körperlich heißt, dass er gelähmt? Sehr schwachen Muskeltonus. Mhm. Also sehr schwache Muskeln, motorisch sehr weit zurück. Mhm. Besucht eine Schule für Körperbehinderte. Mhm. Alle halbe Jahr wird jetzt wieder eine Untersuchung gemacht. Sitzt er im Rollstuhl? Nein, Gott sei Dank, er läuft. Ja. Mittlerweile wieder. es war stellenweise wirklich eine harte Zeit. Er hat dann irgendwann auch aufgehört zu laufen wieder. Wir mussten ihn das komplett neu beibringen. Ja. Sag mal, Klaus, und der Junge war damals, in seinem fünften Lebenstag, war er, abgesehen von dieser Nierengeschichte, gesund. Völlig gesund, ja. Kerngesund. Es gibt ja so ein Punktsystem, wonach Neugeborene untersucht werden. Mhm. Und da hat er 8 von 10 Punkte gehabt. Mhm. Sprich, diese 2 Punkte hat man hier abgezogen, wegen dieser Nierengeschichte. Wegen der Nierengeschichte. Ja, sonst war er völlig... Ist denn definitiv nachgewiesen, dass... dieses ganze Drama ausgelöst wurde durch das Kontrastmittel? Nein, leider nicht. Aber das vermutet ihr? Wenn mein Sohn abgesichert. Ganz ehrlich. Wie stellen die Ärzte das denn, die da damals behandelnden Ärzte das da, was da passiert ist? Man hat uns gar nicht viel dazu gesagt. Es ging ein monatelanger Marathon los. Er hat wirklich sämtliche Kliniken durchlaufen, Untersuchungen durchlaufen. Wir haben ihn mit 2,5 Monaten endlich nach Hause bekommen. So lange war er in Kliniken unterwegs. War euch da schon klar, dass er so schwer behindert ist? Nein, nicht. Er kam nach Hause. Er hatte einen Atemmonitor, wo diese Sauerstoffsättigung mitgemessen wurde, damit sowas nicht nochmal vorkommt. Und dem Motto, und man hat uns damals dazu nicht mehr gesagt. Wann war euch denn klar, nach wie viel Zeit? Ja, nach einem halben Jahr. Erst nach einem halben Jahr. Und da habt ihr gemerkt, es passierte nichts. Es kam nichts in Entwicklung. Es kam gar nichts. Und da habt ihr so rekonstruiert? Kann es eventuell damit zusammenhängen? Richtig. Und als er 3 Monate alt war, haben wir unseren Rechtsanwalt gesucht. Und der sagte uns ganz klar, Leute, so viel Geld könnt ihr nicht haben. Um so einen Prozess durchzuziehen. Um einfach so einen, so einen Rechtsstreit gegen so ein großes Krankenhaus durchzuziehen. Das ist jetzt der Skandal. Das ist wirklich der Skandal, dass das nicht irgendwie anders geregelt ist in Deutschland, dass man das als normaler Mensch dann auch kann. Richtig. Und damit dieser Junge dann wirklich, wie du sagst, man kann ihm die Gesundheit nicht wiedergeben, aber dass er zumindest sein Leben lang finanziell abgesichert ist, wenn ihr auch irgendwann nicht mehr für ihn sorgen könnt. Richtig. Das ist eine Katastrophe. Wenn wir irgendwann nicht mehr sind. Also, dass er nie ein eigenes Leben führen kann. Genau. Aber die Tatsache, dass man euch nicht hat unterschreiben lassen, konnte man denn da nicht juristisch vorgehen? Oder? In dem Moment, glaube ich mal, haben wir, das hat mir gesagt, ja, ich glaube, in dem Moment haben wir an diese Situation gar die ersten Monate überhaupt nicht gedacht. Wirklich nicht. Und ja gut, aber im Nachhinein lag ja kein Schriftstück vor, auf dem ihr unterschrieben habt. Ja, bis wir so weit waren, dass wir uns da Gedanken zu gemacht haben. Ja, verstehe. Da war es im Endeffekt schon bald verjährt. Aber nochmal die Frage, als dann dieses Desaster passiert ist mit dem Atemstillstand, wie haben die euch das denn erklärt, dass das passiert sei, ist? Ich sage im ersten Moment ja gar nicht, und ich sagte einfach nur, er hat aufgehört zu atmen. Wir haben dann im Nachhinein, also wirklich, einen Monat, 2 Monate, also er kam halt immer wieder in dieses Krankenhaus zurück, kam wieder in die nächste Klinik und irgendwann dann beim Abschlussgespräch sagte man einfach, dass er aufgehört hat zu atmen und dass man damit nicht gerechnet hat und deswegen halt keine notversorgenden Geräte hatte. Achso, die haben euch dann noch gar nicht gesagt, dass dieses Mittel gespritzt worden war? Doch, das wussten wir. Also das haben sie uns schon gesagt, dass er bei dieser Untersuchung halt aufgehört hat zu atmen. Ja, aber das Wort allergische Reaktion ist da nicht gefallen? Nie gefallen. Nie gefallen. Das fiel so unter dem Motto, ich denke mal so, da war er 2, 2,5 Jahre. Er musste regelmäßig wieder, wie heute noch, in die Klinik, um auch die Niere, mittlerweile ist eine Niere davon geschrumpft, also er hat nur eine Niere. Aber das war so eine Sache, okay, das kann passieren. Also er hat mittlerweile nur eine Niere und deswegen muss er halbjährlich in die Klinik. Mittlerweile fahren wir in einer anderen Stadt. Am Anfang waren wir halt da und da sagte uns dann eine Ärztin, ja, unter dem Motto, dieser Atemstillstand, das kann ja, also jetzt diese Windung könnte ja durch diesen Atemstillstand zustande gekommen sein. Ja gut, viel mehr wurde dazu natürlich nicht gesagt, die werden sich hüten. Ja, natürlich. Wenn man nachfragt. Habt ihr euch denn mal kundig gemacht, ob das überhaupt üblich ist, ein so kleines Kind mit Kontrastmittel zu behandeln für eine Röntgenuntersuchung? Wir waren damals, wir hatten Panik um unser Kind. Ja, ich verstehe. Ich kann das völlig verstehen. Da müsste man gleich irgendwie so viel Kohle haben und das sofort einem Rechtsanwalt geben und sagen, kümmern Sie sich drum, ich habe emotionale Probleme. Ich denke mal, da geht es nicht um Kohle. Da geht es wirklich um die Ruhe, um die Klarheit in dem Moment. Ja, klar. Wenn dann plötzlich dein kleines Kind da liegt und Wie ist es denn jetzt? Der Junge ist jetzt 8 Jahre alt, du bist 34. Wie hast denn du dieses Schicksal jetzt akzeptiert, dass du ein so schwer behindertes Kind hast? Das hat gedauert. Er kam mit 3 Jahren in einem Kindergarten für Behinderte. Und da hat man mir wirklich, ich habe bis dato noch nie von Behinderung gesprochen oder sonst irgendwas. Für mich war das immer ein besonderes Kind. Es war nie ein behindertes Kind. Ja. Da hat mir das beigebracht und da habe ich dann so gelernt, dass ich drin aufgegangen bin. Ich war 2 Jahre lang Vorsitzender des Fördervereins dort. War dort im Elternbeirat auch sehr stark vertreten, auch jetzt in der Schule, gucke ich, was ich tun kann. Mein Sohn hat mir einen neuen Berufszweig eröffnet, dadurch. Mhm. Da wir immer mit Pflege zu tun hatten, bin ich als Quereinsteiger damals in Pflege gegangen. Ach so, ja. Arbeite heute noch in Pflege. Das ist einfach eine Sache, das ganze Leben ändert sich irgendwie. Ja, das glaube ich. Gibt es in dir oder auch bei deiner Frau, dennoch immer wieder so Hassmomente gegenüber den Mediziner, der das damals verursacht hat? Natürlich. Mhm. Wir hatten ja vorher schon eine Tochter, die war zu der Zeit 3. Mhm. Und wir haben eine Kleine, die ist jetzt 4. Mhm. Und sie hat vor 2 eine Lungenentzündung bekommen. Mhm. Wir mussten nur gedrungen in dieses Krankenhaus fahren. Oh. Das ist das Einzige, was wir halt mit Kinderstation in unserer Kleinstadt haben. Mhm. Da ich nun mal seit einigen Jahren in der Pflege arbeite und mich damit auskenne, die wollen das Kind aufnehmen. Ich habe mir die Medikamente verschreiben lassen und das Kind nach Hause genommen, was lieber zu Hause gepflegt. Ich kann es sehr gut verstehen. Lieber Klaus, die Sendung ist gleich rum. Ich danke dir sehr für deinen Anruf, wünsche dir und deiner Familie von Herzen alles Gute, wirklich, von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere Sendung Das falsche Medikament. In der Technik war Gero Kuntermann. Morgen sind wir auch wieder da. Radio 1 Live wieder Fernsehen und 1 Festival um 1 Uhr. Ich wünsche euch jetzt eine gute